Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor: Switched on Moog, eine Erinnerung an den Synthesizer-Pionier Bob Moog. Am Mikrofon Thomas Helber. Thank you. Was wäre der Disco-Klassiker I Feel Love von Donna Summer ohne den Moog-Synthesizer? Wohl nichts, denn diese treibende Bass- und Melodielinie von Produzent Georgie Moroder machte aus dem Song, was er ist. Das gleiche gilt wohl auch für Blue Monday, dem größten Hit von New Order. Thank you. Im Prinzip auch ein Moog-Klassiker, Blue Monday, der größte Hit von New Order. Eines der unglaublichsten Alben der elektronischen Musikgeschichte ist wieder auf CD erschienen. Die Rede ist von White Noise, einer Formation, die 1969 in London ihr Album An Electrical Storm aufnahm. Ein heute noch verstörendes Werk, bei dem der Moog auch kräftig zum Einsatz kam. Firebird, der folgende Song, ist da im Vergleich zum restlichen Album noch poppig. Hoping she'd stay. Milk and honey fed in a feathered bed. She got well and my love flew away. Firebird, fly high, fly free. I can't hold you down. You're too wild for me. Feathers and straw had gone cold. In a tight, tight dream, you come back to me, and your warm body's with me to hold. Firebird, fly high, fly free. I can't hold you down. You're too wild for me. With the break of dawn, all the dream is gone, and I sink once again to the ground. But I'm just as high in a rut looking up as I was on a cloud looking down. Oh, Von 1971, Florian Fricke alias Popol Vuh mit einem Ausschnitt aus seiner CD In den Gärten Pharaos, bei dem auch das schrankwandgroße und sündhaft teure Moog-Modularsystem zum Einsatz kam, das er dann kurz nach dieser Aufnahme an Klaus Schulze verkaufte. Es gibt massig Knöpfe und Steckverbindungen an so einem System und wenn man einen Sound gefunden hat, tut man gut daran, ihn direkt aufzunehmen, weil er oft nur schwer reproduzierbar ist. Gruppen wie die französischen Air haben dazu beigetragen, den Sound des Moog wieder en vogue zu machen. Ihre Klangästhetik, die sich auch am Sound von alten Synthesizern orientiert, haben die betagten Instrumente wieder voll ins Rampenlicht gehört. Hören wir Air mit Le Voyage de Penelope. Moog-Synthesizer ist immer gerne eingesetzt worden, wenn es darum ging, Musik für Fernsehserien oder Science-Fiction-Filme zu kreieren. Das folgende Beispiel ist beides, Science-Fiction und Fernsehen. Die Rede ist von der schrägen englischen Serie Doctor Who, die natürlich auch ein spezielles musikalisches Kostüm brauchte. Ein Thema sozusagen. Ich sollte mal erwähnen, dass neben dem Moog-Synthesizer auch höchst eigenständige und klangcharakteristische Geräte von den Firmen Korg, Klaviyo, Roland, Oberheim, Waldorf und vielen mehr existieren. Es gibt Leute, die haben ihr ganzes Wohnzimmer voll davon stehen und wenn da eine CD herauskommt, werden stolz auch alle Gerätschaften aufgelistet. Beim kanadischen Solvent stimmt sogar noch die Musik dabei. Hören wir von seinem Album Apples and Synthesizers den Song Operating Ease. Ein Synthesizer, der von Moog gebaut wurde, trägt den Namen The Prodigy. Dieser Prodigy stand nicht nur ein Pate, oder der Name Prodigy stand nicht nur ein Pate für die englische Formation, sondern wurde auch zum soundprägenden Element der schrägen Combo. Es gibt diesen typischen Sound des Prodigy, wie er auch beim folgenden schrägen Klassiker der Gruppe Prodigy, Charlie, zum Einsatz kommt. edge. Sometimes you hear me when our frequencies meet. You try to listen but you don't understand it. Turn up the rhythm and you pick up the beat. Nelson war der Mastermind hinter den englischen Bebop Deluxe, die Ende der 70er an ihrer schrägen Version von Electro-Rock falten. Meiner Meinung nach ist diese Gruppe konsequent unterbewertet, denn Bebop Deluxe nahm mit ihrem Sound schon vieles vorweg, was dann später im New Wave ausführlich zum Zuge kam, darunter auch den Einsatz des Multimoogs, eines Polyphon-Moog-Synthesizers, wo Nelson übrigens einer der ersten überhaupt war, der den einsetzte. Wir hörten Electrical Language von Bebop Deluxe. Kinder des Alls war 1972 herum ein Projekt von Musikern unterschiedlicher etablierten deutschen Bands wie Birth Control, Ashra Tempel und Klaus Schulze, um nur einige zu nennen. Was bei den Cosmic Jokers herauskam, beziehungsweise Kinder des Alls herauskam, war Krautrock pur und hat gerade im Ausland für großes Interesse gesorgt. Mit dabei der Sound des Moog, so wie ihn damals viele eingesetzt haben als Instrument für die kosmische Reise. Hören wir Cosmic Jokers, so der Name der Gruppe, und der Song heißt Kinder des Alls. Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galactica, Galact Galactic Supermarket presents Cosmic Raindrops. Vor kurzem ist eine DVD über Bob Moog erschienen. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, aber einiges hier schon in dieser Sendung aus dem Soundtrack gespielt. Da gibt es ganz unterschiedliche Namen wie Stereolab oder Bootsy Collins. Da taucht auch wieder Jean-Jacques Perret auf. Was bei allen Stücken auffällt, hier wird klar die Soundästhetik des Moog-Synths in den Vordergrund gestellt. Und das alleine macht schon Spaß. Altmeister Jean-Jacques Perret trifft beim folgenden Song auf den jungen Produzenten Luke Vibert. Und das Ganze heißt You Moog Me. Thank you. Gary Numan hat mir mal in einem Interview erzählt, dass ihn Anfang der 80er die Musikergewerkschaft rausschmeißen wollte, weil er mit einem Synthesizer Musik machte, und der stand selbst Anfang der 80er noch im Verdacht, andere Musiker arbeitslos zu machen. Gerade auf seinen Hits kam der Moog zu massiven Einsatz. Gary Numan mit dem Stück Cars. Das war es auch schon fast in diesem Soundcheck, der eine Erinnerung an den Synthesizer-Pionier Bob Moog war. Moog hatte eigentlich selbst nicht unbedingt ein Faible für Synthesizer-Musik, das ist vielleicht interessant zu wissen. Die Bandbreite der Songs, die wir in diesem Soundcheck gehört haben, reflektiert nur einen kleinen Teil der Musik, die mit einem Moog zustande kam. Die Playlist finden Sie unter www.deradio.de/dlf/playlist und dann unter Soundcheck. Ich hoffe, das Hören hat Ihnen Spaß gemacht. Der letzte Song kommt von dem Hamburger Duo Visit Venus mit, wie könnte es anders sein, First Man on the Moog. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Elbern.